Anfänglich ließ man den Dauphin, als seine Auflösung herannahte, ohne Arzt. Schließlich wurde ein solcher zugelassen und seine Umbettung in ein Zimmer, dessen Fenster dem Sonnenlicht Zutritt ließen, genehmigt. Über seine letzten Augenblicke berichtet der Verfasser: Als sein Wärter Gomin nach der Umbettung eine Träne auf seiner Wange bemerkte, sagte Ludwig: »Ich bin immer allein. Meine Mutter ist ja in dem anderen Turme geblieben.« Er wusste nicht, dass sie seit fast 2 Jahren im Grabe ruhte. Die Liebe zur Mutter war der letzte Funke seines einschlummernden Bewusstseins. Am 8. Juni steigerten sich die Symptome. Der Knabe lag unbeweglich in seinem Bette. Als Gomin ihn fragte, ob er leide, antwortete er bejahend: »Aber die Musik dort oben sei so schön.« Und plötzlich rief er laut auf: »Ich höre die Stimme meiner Mutter.« »Obwohl die Schwester die Musik auch gehört hat?«, fragte er dann. Es folgte wieder eine lange Stille, noch ein Ausruf: »Ich will dir sagen«, wandte er sich an Lassne, den zweiten Wärter, der sich stützend und lauschend über ihn beugte. Aber Lassne vernahm nichts mehr, der Knabe hatte ausgeatmet, das Opfer war vollendet. Den Bericht über seinen Tod hörte der Konvent mit lautlosem Schweigen, die Masse des Volkes war tief erschüttert. Alle solche unerhörte Gräuel der tiefsten menschlichen Entartung sind Früchte des Freimaurerbundes. Zitat Ende. Die Vergiftung des Kaisers Leopold durch den Freimaurerbund beschreibt die Freimaurergeheimschrift Latomia im Dezember 1866 mit folgenden Worten. Zitat: »Nachgewiesen ist es, dass Martinowitz, bei Josefs Nachfolger, dem Kaiser Leopold seine Stellung zu behaupten wusste und sich auch der Gunst dieses Monarchen in hohem Grade zu erfreuen hatte. Leopold, ein großer Freund der Alchemie, hatte gleich bei seiner Ankunft zu Wien in der kaiserlichen Hofburg die dort schon bestehende kaiserliche Privatloge mit einem chemischen Laboratorium versehen lassen, in dem er mit dem jungen Fürsten Karl von Liechtenstein, der damals, 1795, im Duell mit dem Domherrn Weichs, kaum 30 Jahre alt, fiel und mit dem preußischen Gesandten, dem Generalbischofswerder, viele Stunden des Tages an der Herstellung einer Universalmedizin und des Steins der Weisen arbeitete. Zitat Ende. Fessler, der ihn 1784 in Lemberg kennenlernte, schildert uns den Weltpriester Martinowitz als einen Mann von ungezähltem Geld und Ehrgeiz, als einen entschiedenen Atheisten und politischen Fanatiker. Beide gehörten als Mitglieder der Loge Phönix an und kamen dadurch vielfach in Berührung. Martinowitz war außerdem im Jahre 1783 in die Loge zur Großmut in Pest aufgenommen und 1787 von Kaiser Joseph zum Abt von Sarwart ernannt, weil er ihm einen gefälligen Dienst geleistet hatte. Auch Fessler war damals römischer Priester, später verfasste er die Konstitution der altpreußischen Großloge zur Freundschaft und wird dann Freimaurer. Weiter im Zitat: Die Fruchtlosigkeit der diesfalls angestellten Versuche veranlasste Leopold, den Abt Martinowitz, der sich ihm als hoher maurischer Würdenträger und Inhaber ganz exorbitanter Geheimnisse kundgegeben hatte, er war ein Illuminatenhaupt, den beiden oben genannten Mitarbeitern an dem großen Werke beizugesellen. Unter der Leitung des intriganten und mit einer seltenen Suada begabten Abtes nahmen die geheimen Arbeiten im kaiserlichen Logenlaboratorium unbemerkt eine eigentümliche, von den Freimaurern berechnete Wendung. Langsam aber sicher wurde der Kaiser zu der Überzeugung geführt, das eigentümliche, tiefinnerste Mysterium des Maurerordens bestände darin, sich ungescheut den Entzückungen des intensivsten Lebensgenusses hinzugeben. Die von den Illuminaten erfundene philosophische Tinktur hätte ihrerseits nur dafür zu sorgen, dass solches ohne alle Gefahr für Leib und Seele geschehen könne. Und in der Tat verbürge deren weise und sachgemäße Anwendung unzerstörbare Lebenskraft und hohe geistige Frische bis in das späteste Alter. Von dieser Zeit an wurde das kaiserliche Logenlaboratorium der Schauplatz zügelloser Orgien, an denen die Damen Prochaska, eine Polin, die Gräfin Wolkenstein, besonders aber die reizende und feurige Italienerin Donna Livia, in Herrenkleidern aus- und eingehend, tätigen Anteil zu nehmen pflegten. Die weiteren Schilderungen in der Latomia, Seite 39, ist so empörend, dass sie nicht wiedergegeben werden kann. Weiter im Zitat. Die Folgen wurden an Kaiser Leopold sehr bald sichtbar. Die sogenannte philosophische Tinktur, aus den stärksten Stimulantien mit großer Virtuosität bereitet, Aphrodisiacum Diavolini genannt, richteten den Monarchen zugrunde und trugen Schuld an dem Nervenschlage, der seinem Leben nach kaum dreitägigem Krankenlager ein Ende machte. Diesen Bericht der Latonia teilen wir hier mit tiefster Entrüstung mit, um zu zeigen, was die Freimaurer in ihren geheimen Zeitschriften zu sagen fähig sind. Ende des Zitates. Die freimaurerischen Zusammenhänge der französischen Revolutionen um 1789, 1830 und 1848 sowie der Revolutionen dieses Jahres weist Bruder Diedler nach. Ebenso führt er alle Revolutionen des 19. Jahrhunderts auf jüdisch-freimaurerische Einflüsse zurück. Die Fürsten, an die Bruder Diedler in seiner Herzensnot sich richtete, mussten also klar sehen. Hier werden nur noch einige Proben aus den Revolutionen der 60er Jahre vorigen Jahrhunderts geboten. Zitat: So rufen auch heute Europas Revolutionshäupter von London aus den hohen Monarchen in öffentlichen Zeitungen zu, dass die zahlreichen kleineren geheimen Gesellschaften in Russland sich zu einem großen vereinigten Bunde unter Leitung des Londoner Zentralkomitees aneinandergeschlossen haben. Ferner, dass eine große republikanische Verschwörung in Russland ihre Operationen begonnen hat und zwischen russischen, polnischen, ungarischen, italienischen, französischen und so weiter Verschwörern Verständigungen stattfinden für den Zeitpunkt, wo sich Kaiser Napoleons Augen schließen werden. Durch die Abdankung Kaiser Napoleons III. Am 2.9.1870 wurde seine Ermordung nicht mehr nötig. Ja, sogar speziell in der zynischen Weise den Sturz des preußischen Königstums als den ersten Gegenstand der revolutionären Bestrebungen hinstellen. Und die Welt hat 1863 gesehen, wie ohnmächtig die russische Regierung solchen Blutterrorismus gegenüberstand. Und die Welt wird solche furchtbare geheime Höllenmacht über ganz Europa ausbrechen sehen, wenn jene Krise zum Sturz Europa sich nahet. Diesen schwersten Zeichen der Zeit gegenüber sehen wir noch nicht die geringsten Anstalten treffen, um Thron und Altar vor diesem Labyrinth geheimer Verschwörungen zu schützen. Die durch den revolutionären Freimaurerbund den hohen Monarchen von Neapel, Griechenland, Modena, Florenz, Dänemark und so weiter bereiteten furchtbaren Schicksale scheinen noch nicht hinzureichen, denen, in deren Hände Gott das Wohl der Völker gelegt hat, die Augen zu öffnen. Zitat Ende.